Jetzt haben wir einen Gaststar, Michael Laduga. Na Michael, der Müller Franz, der Spuli und ich, wir haben mal eine Bluesband zusammen gemacht und ein paar Rock'n'Roll-Sachen. Und in Memoriam Müller Franz, holen wir erst Michael auf die Bühne.